Hi, people. Hallo, Leute. Let us reconcile the God of the Old Testament with the God of love of the New Testament. Lass uns den Gott vom Alten Testament mit dem Gott der Liebe vom Neuen Testament versöhnen. It's actually not that we need to reconcile that. Nicht, dass wir das in Ordnung bringen müssen. It's perfectly reconciled. Es ist vollkommen versöhnt. So when I say let's reconcile it, I'm trying to basically say let us in our own hearts figure these things out. Wenn ich sage, lass uns versöhnen, dann meine ich, dass wir uns in unseren eigenen Herzen darüber klar werden müssen. You know, it's not like anything needs to be reconciled from the part of God. Von Gottes Seite aus muss nichts versöhnt werden. But in our own hearts. Jedoch in unseren eigenen Herzen. So I'm gonna make a very provocative question here. Ich stelle hier eine sehr provokative Frage. Is God schizophrenic? Ist Gott schizophren? Reinhard, that's almost blasphemy. Reinhard, das ist beinahe schon Blasphemie. Not really. Nicht wirklich. In the hearts of many people, God actually is schizophrenic. In den Herzen vieler Menschen ist Gott schizophren. He says something in the Old Testament and then he's a different God in the New Testament. Er sagt etwas im Alten Testament und dann ist er im Neuen Testament ein anderer Gott. But the truth is there's only one God and he's perfectly good, nothing but good and amazingly good. Aber die Wahrheit ist, dass es nur einen Gott gibt. Er ist perfekt gut, nichts als gut und unglaublich gut. There is no different God in the Old Testament than there is in the New Testament. Es gibt im Alten Testament keinen anderen Gott als den, den es im Neuen Testament gibt. So, look at this. Schau das an. In Numbers chapter 15, verse 32 to 35. In 4. Mose 15, Verse 32 bis 35. God himself says. Sagt Gott selber. That if somebody picks up sticks for fire on the Sabbath day, they have to be stoned. That means they have to be killed. Wenn jemand am Sabbat Holz sammelt, um Feuer zu machen, dann soll er gesteinigt, getötet werden. There is a God in the Bible. Da gibt es also einen Gott in der Bibel. That says, if you do any little work on the Sabbath day, you are going to be killed. That's what I command has to happen. Der sagt, wenn du am Sabbat ein bisschen arbeitest, wirst du getötet werden. Das ist mein Gebot, das ausgeführt werden muss. Now comes Jesus. Nun kommt Jesus. He's the representation of the God of the Old Testament. Remember that. Er repräsentiert Gott des Alten Testamentes. Denk daran. Remember that Jesus actually shows us how the God of the Old Testament really looks like. Erinnere dich, dass Jesus uns tatsächlich zeigt, wie Gott des Alten Testamentes wirklich ist. You know, I don't know if wherever in the world you are and listening to this. Ich weiß nicht, von wo auch immer du aus der Welt zuhörst. If you have heard of this series called The Chosen. Wenn du von der Serie The Chosen gehört hast. I never really liked any films or movies about Jesus. Ich mochte nie wirklich Filme über Jesus. This is the first one in my life I really, really like. Dieser ist der erste in meinem Leben, den ich wirklich, wirklich mag. You know what, when at first my wife convinced me to watch it with her. Als mich meine Frau überzeugte, diesen Film mit ihr anzuschauen. I was so touched, I said, that's the Jesus that I know. War ich so berührt und sagte, das ist der Jesus, den ich kenne. I mean, that's the one that I actually walk with every day. Das ist derjenige, mit dem ich täglich lebe. You know, and here is what is very important for our hearts to grasp. Hier ist, was für unsere Herzen sehr wichtig ist, zu ergreifen. You have to reconcile the God of the Old Testament with the God of the New Testament in your own heart. Du musst den Gott des Alten Testamentes mit dem Gott des Neuen Testamentes in deinem eigenen Herzen versöhnen. And I'm going to help you to do that. Ich helfe dir, dies zu tun. So the same God that says, hey, if you pick up sticks on the Sabbath day, you have to be stoned. Derselbe Gott, der sagt, hey, wenn du am Sabbat Holz sammelst, musst du gesteinigt werden. Is the same God who in John chapter 8 says this. Ist derselbe Gott, der in Johannes 8 dies sagt. Let's not stone her who has just committed adultery. Let's just forgive her and not condemn her. Lasst uns sie nicht steinigen. Sie hat gerade Ehebruch begangen. Lasst uns ihr vergeben, sie nicht verurteilen. So hang on a minute. Moment mal. Their God says, stone them because they pick up some sticks to make a fire. And their God says, she's committed adultery. Just don't condemn her. Da sagt Gott, lass uns sie steinigen, weil sie Holz gesammelt haben, um Feuer zu machen. Und da sagt Gott, sie hat soeben Ehebruch begangen. Verdammt sie nicht. So how is that even congruent? Wie ist das überhaupt zu vereinbaren? I'm gonna help you. Ich helfe dir. I hope it will help you anyhow. Ich hoffe, dass ich dir irgendwie helfen kann. Nothing, absolutely nothing in the Bible is complete without Jesus. Nichts, absolut nichts in der Bibel ist vollständig ohne Jesus. You cannot figure out a single thing in the Bible unless you figure it out through Jesus and his finished work. Nothing makes sense. Du kannst in der Bibel nichts verstehen, es sei denn durch Jesus und sein vollbrachtes Werk. Nichts macht Sinn. And this becomes our huge problem. Und dies wird unser großes Problem. We read the Old Testament with an intensity and we try to find how God is in there. Wir lesen intensiv das Alte Testament und versuchen herauszufinden, wie Gott da ist. Never even reminding ourselves that there is not a single thing that makes sense in the Bible, unless it's seen through the finished work of the cross. Und wir denken nicht daran, dass es nichts gibt, das in der Bibel Sinn macht, es sei denn, wir sehen es durch das vollbrachte Werk am Kreuz. But once you begin to make this decision in your heart that you will only understand the Bible through the finished work of the cross. Wenn du einmal diese Entscheidung im Herzen getroffen hast, dass du die Bibel nur durch das vollbrachte Werk am Kreuz verstehen willst. And you will only understand God through the finished work of the cross. Und dass du nur Gott durch das vollbrachte Werk am Kreuz verstehen willst. It is very easy to reconcile the God of the Old Testament and the God of the New Testament. Ist es sehr leicht, den Gott vom Alten Testament mit dem Gott vom Neuen Testament zu versöhnen. And you will find out. Und du wirst herausfinden. That everything points to Jesus and his incredible, wonderful work. Dass alles auf Jesus hinweist und auf sein wundervolles, unglaubliches Werk. You know, once you really understand that, wenn du das wirklich verstehst, you will quickly understand God has never been a God who changed his nature. Dann wirst du schnell verstehen, dass Gott nie sein Wesen verändert hat. And he's never been the God who's been a problem. Nie ein Gott war, der ein Problem war. Always we have been the problem and religion told us that God is the problem. Nur wir waren immer das Problem und die Religion lehrte uns, dass Gott das Problem ist. When in reality God has always been the solution. Wenn in Wirklichkeit Gott immer die Lösung war. So no matter what you're trying to figure out about God, without Jesus you can't. Cannot figure it out. Was auch immer du über Gott herausfinden willst, ohne Jesus kannst du es nicht herausfinden. That's why the word had to become flesh. Deswegen musste das Wort Fleisch werden. We can touch it, we can see it, we can taste it, we can feel it. Wir können es berühren, wir können es sehen, wir können es schmecken und wir können es fühlen. We can see Jesus walk the earth and this shows us who God really, really is. Wir können sehen, wie Jesus auf der Erde lebte und das zeigt uns, wie Gott wirklich, wirklich ist. You know, I said at my School of the Prophetic and Supernatural one day. Weißt du, ich sagte einmal in meiner Schule der Prophetie und des Übernatürlichen. I said, if you would get less hung up about all the things that Jesus said and we don't understand. Wenn wir uns weniger aufhalten lassen würden von dem, was Jesus sagte und wir nicht verstehen. And would spend more time just watching how he modeled life and following that, our lives would be so much better. Sondern mehr Zeit damit verbringen würden, zu schauen, wie er das Leben vorgelebt hat und ihm in dieser Hinsicht nachfolgen würden, wäre dies so viel besser. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Sehe dich morgen.